Was ist der Unterschied zwischen Magma und Lava? Schon das Wort Magma klingt sehr geheimnisvoll. Es kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet so viel wie Masse oder Brei. Geologen bezeichnen mit Magma das geschmolzene Gestein, das sich in der Erde befindet. Magma ist ein Wort, das man sich unbedingt merken sollte, wenn man etwas über Vulkane lernen will. Ohne Magma gäbe es nämlich überhaupt keine Vulkane. Magma steckt im Innern aller aktiven Vulkane und brodelt vor sich hin, bis es schließlich aus einem Vulkan herauskommt. Sobald das Magma an die Erdoberfläche dringt, bekommt es einen anderen Namen. Nun heißt es Lava. Und was das ist, weiß jeder, der schon mal auf Lanzarote gewesen ist oder in einem Vulkanpark wie in der Eifel. Lava ist ein schwarzer und manchmal glühender Brei, der ganz starr wird, wenn er abkühlt. Man könnte sagen, dass Lava so etwas ist wie die Spucke der Erde, die sich von unserer Spucke allerdings dadurch unterscheidet, dass sie glühend heiß ist. Wissenschaftler schauen sich die Lava genau an, denn mit ihrer Hilfe kann man verstehen, wie es im Innern der Erde aussieht. Außer der Lava kommen auch noch jede Menge Gase, Schlacke und Asche aus der Erde. Das wird natürlich auch alles untersucht. Aber was dabei herauskommt, muss man sich in der Kinderuni nicht merken. Das ist etwas für die Erwachsenenuni.